هوية الدولة التونسية ليست علمانية وإنما هي إسلامية. Tunesien ist nicht weltlich orientiert. Tunesien ist ein muslimisches Land. Écoutez, moi je ne peux pas reprocher à un parti islamiste d'être un parti islamiste. C'est leur idéologie de continuer à rêver d'une société islamiste. Ich kann einer islamistischen Partei nicht vorwerfen, dass sie islamistisch ist. Es ist nun mal ihre Ideologie, von einer islamistischen Gesellschaft zu träumen. In Tunesien wurden viele Gesetze schon immer aus dem Islam abgeleitet. Wir haben ein für alle Mal erklärt, es kommt nicht in Frage, das Wort Scharia in die Verfassung hineinzuschreiben. Es wird in der tunesischen Verfassung nicht auftauchen. Und die Islamisten haben das akzeptiert. Wenn sie jetzt erklären, wir hätten aber gern etwas anderes gehabt, dann ist das ihr Problem. Die Schachspieler von Tunis, der Islamist, der Präsident und die Zukunft der Arabellion. Ein Feature von Mark Turner. Ein hoher Saal, goldlackierte Flügeltüren, Rokokosessel mit zierlich geschwungenen Lehnen. Durch die Fenster fällt der Blick auf einen säulenumstandenen Innenhof. Blumenbeete, Springbrunnen, dazwischen luftige Pavillons. Der Präsidentenpalast von Karthago gehörte einst den tunesischen Beys, den Statthaltern der Osmanen. Die Duodez-Fürsten residierten dort, wie es im 19. Jahrhundert vielen orientalischen Potentaten gefiel, halb im Stile andalusischer Gärten, halb in einer Versailles-Imitation. Viele Herren kamen hier und gingen. Türken, Franzosen, der eiserne Modernist Bourguiba und sein Nachfolger, der korrupte Diktator Ben Ali. Unverwüstlich über alle Zeit blühten die Blumen, zwitscherten die Vögel, plätscherten die Brunnen, öffneten und schlossen sich die Flügeltüren. Kein Laut von Krieg und Revolution drang an diesen abgeschirmten Ort, nicht der Schatten einer Erinnerung, dass es außerhalb der Gärten so etwas gab wie das Volk. Wir haben etwa 690.000 Arbeitslose, 2 Millionen Arme, Menschen, die es leid sind, auf Ergebnisse zu warten. Das ist die Lage. Moncef Masuki, geboren 1945, Studium der Medizin an der Universität von Straßburg, gründete 1980 die tunesische Menschenrechtsliga, kam 1994 für 4 Monate ins Gefängnis, weil er es gewagt hatte, sich gegen den unablösbaren Staatschef Ben Ali als Präsidentschaftskandidat aufstellen zu lassen, floh 2001 nach Frankreich und gründete im Exil den sozialdemokratisch orientierten Kongress für eine Republik. Nach dem Sturz Ben Alis 2011 wählte ihn die verfassunggebende Versammlung auf Vorschlag von Islamisten und Linken gemeinsam zum Übergangspräsidenten. Mein Termin mit dem tunesischen Staatschef kommt innerhalb von 3 Tagen zustande. 2 Telefongespräche reichen, unter dem alten Regime unvorstellbar. Mit seinen graumelierten Strähnen über der Halbglatze, mit seiner dicken Brille und dem Straßenanzug ohne Krawatte wirkt der Endsechziger in dieser franco-osmanischen Pracht weniger wie ein Staatschef, sondern eher wie ein akkurater Gerichtsvollzieher. Mein Ziel ist, unsere Zwischenphase so schnell wie möglich zu beenden. Erst eine neue Verfassung, dann Wahlen, sodass der Regierung klar ist, wir haben 5 Jahre, um Tunesiens 2 Millionen Arme aus ihrer Misere herauszubringen. Das ist mein Programm. Anschließend nachhaltige Reformen im Bildungssektor, bei der Polizei. Denn all dies ist im Augenblick auf Standby. Je länger Marzouki von seinem Rokoko-Thron aus doziert, desto selbstverständlicher wirkt er in dieser Position, desto besser scheint er mit seiner royalen Umgebung zu verschmelzen. Seine Gestik, seine hoheitsvollen Handbewegungen scheinen auszudrücken, ja, ich bin ein einfacher Bürger, anders als alle anderen vor mir vom Volk bestallt. Deshalb bin eigentlich ich der Erste, der wirklich Anspruch auf die ganze Pracht hat. Und deshalb wird auch nichts am Protokoll verändert. Hier in diesem Palast von Karthago haben wir viele Geheimdossiers gefunden. Ich warte noch ab, bis es irgendeine rechtliche Grundlage gibt, wie wir damit umgehen. Vielleicht schaffen wir ein Museum der Erinnerung. Es gibt Erfahrungen, das Beispiel Polen, das Beispiel Ostdeutschland. Aber die Aufarbeitung wird kommen. Ich bin Rashid Ranouchi, sehr erfreut. Rashid Ranouchi, geboren 1941, studierte von 1959 bis 1962 an der religiösen Zitouna-Universität in Tunis, wechselte nach Kairo, wo er ein Landwirtschaftsstudium begann, dann an die Universität Damaskus, wo er sich für Philosophie einschrieb, wechselte 1968 nach Paris und brach sein Studium der Philosophie dort endgültig ab. Nach seiner Rückkehr nach Tunesien unterrichtete er Philosophie. 1981 gründete er das Mouvement de la Tendance Islamique, saß von 1981 bis 1984 als politischer Gefangener in Haft. 1989 versuchte er mit seiner in Ennahda umbenannten Islamistenpartei an Wahlen teilzunehmen. Die Partei wurde verboten. Ranouchi ging ins Londoner Exil. Dort blieb er bis zum Januar 2011. Der 72-Jährige gehört zur selben Generation wie Monsef Marzouki. Verglichen mit dem Präsidenten scheint alles an ihm langsam und umständlich. Seine Haltung, seine Sprechweise, die Prozedur, die unserem Gespräch vorausgeht. Erst mal beten. Danach die Babuschen, die traditionellen Schuhschlappen, suchen, dann sie anziehen. Dann den richtigen Platz auf dem Sofa ausfindig machen. Dann die Frage, in welcher Sprache wir uns eigentlich unterhalten sollten. Als langjähriger Exilant in London beherrscht der Islamistenführer das Englische zwar gut. Und dies Gespräch ist ja für die internationale Öffentlichkeit bestimmt. Andererseits dürfte es darin um eine Reihe von Termini gehen, die schwer zu übersetzen sind, beziehungsweise ambivalente Bedeutungen haben könnten. Ich biete ihm an, unser Gespräch auf Arabisch zu führen. I prefer speaking Arabic. Der weißbärtige, leicht untersetzte Herr steht also nochmal auf, um seinen Sohn zu holen. Der soll helfen, bei Bedarf Begriffe zu klären. Sobald Ranouchi aber eine Frage beantwortet, wird deutlich, es ist weniger Umständlichkeit, die ihn kennzeichnet. Es ist Entschleunigung. Hinter der Haltung des bedächtigen Gelehrten offenbart sich ein scharf analysierender Beobachter. Und er hört genau zu. Seine Antworten spricht er langsam, schweift aber keinesfalls ab, sondern kleidet, was er zu sagen hat, in wenige Worte. Der richtige Islam ist moderat und hat mit Extremismus oder Terrorismus nichts zu tun. Auf diesen Islam der Mitte hätten die westlichen Politiker seit langem zugehen sollen, statt sich auf Autokraten zu verlassen, denen es nur um ihre persönlichen Anliegen bestellt ist. Erst wenn die Menschen bei uns Volksvertreter wählen, die sie auch wirklich repräsentieren, können Regierungen in der islamischen Welt auch zu Partnern für den Westen werden. Diktatoren sind natürlich pflegeleichter, sie verlangen wenig. Aber die Allianzen mit ihnen halten nicht lange. Als Vordenker sieht sich Ranouchi. Das macht er schon Anfang unseres Gesprächs klar. Genau genommen sogar als Schöpfer eines neuen Islamismus. Eine Art islamischer Christdemokratie. Seine Partei, die Nahda, eine tunesische Variante der AKP-Partei des türkischen Premierministers Erdogan. Das hört er nicht ungern. Aber, präzisiert er, ganz korrekt wird der Vergleich erst, wenn man die Reihenfolge von Ursache und Wirkung beachtet. Die Nahda war zuerst da. Meine Bücher sind ins Türkische übersetzt worden. Meine Ideen haben also die Entwicklung in der Türkei beeinflusst. Sie haben dazu beigetragen, dass die türkische Islamistenpartei AKP überhaupt entstanden ist. Unsere beiden Parteien gehören in die gleiche Reihe. Tunesien ist der Türkei viel ähnlicher als Pakistan, Afghanistan oder dem Iran. In dem schmucklosen Raum findet sich außer den Polstermöbeln an den Wänden und ein paar flachen Tischchen kein Mobiliar. Die Sitzgarnitur, auf der wir Platz genommen haben, gibt es in dieser Art 10.000-fach in den Wohnungen einfacher Leute. Eine Glühbirne ohne Lampenschirm verbreitet fahles, gelbes Licht. Die Tür zu einem zweiten, leeren, mit Teppichen ausgestatteten Zimmer ist geöffnet, dem Gebetsraum. Ende Januar 2011 hatte ich Ranouchi hier schon einmal getroffen. Da war er soeben aus dem Londoner Exil zurückgekehrt und befand sich in einer höchst prekären Lage. Damals war es gerade erst 2 Wochen her, dass der korrupte Diktator Ben Ali geflohen war und die Straße den Revolutionären überlassen hatte. Die Armee hatte sich auf die Seite der Revolution gestellt. Es gab eine Übergangsregierung aus angeblich unbelasteten Funktionären des alten Regimes. Doch Ben Alis Sicherheitsapparat war, wie sich bald herausstellte, noch da und entschlossen, Widerstand zu leisten. Nach tagelanger Schockstarre erschienen plötzlich an allen Ecken und Enden der Stadt wie aus dem Boden gewachsen Spezialeinheiten der Polizei. Sie schießen jetzt scharf auf die Bevölkerung. Das ist die Polizei. Sehen Sie, was sie mit uns machen. Schlägertrupps der alten Präsidentenpartei RCD tauchten damals auf. Sie begannen, Geschäfte zu zerstören, zu plündern und erweckten den Anschein, die Revolutionäre seien nichts als Chaoten, Drogenabhängige und Trinker. Es sah so aus, als könnte das, was später unter dem Namen Arabellion bekannt werden sollte, sich bloß als eine Fußnote des Zeitgeschehens erweisen. Ein begrenzter Ausbruch von Unzufriedenheit, rasch behoben dadurch, dass das System den Spitzenmann durch einen anderen ersetzte. Damals, 2011, konnte ich Ranushi die Anspannung deutlich anmerken. Das große Risiko ist, dass Ben Alis langjährige Regierungspartei, die RCD, ihren Einfluss bewahrt und ihre Macht über das politische System auf die eine oder andere Weise behaupten kann. Sie könnte dabei auch zur Gewalt greifen, denn sie verfügt über Milizen. Die alten Kräfte wollen das Land ins Chaos stürzen. Die RCD könnte eine Gegenrevolution versuchen. Die Menschen fühlen sich noch nicht in Sicherheit. Milizen streifen herum und sabotieren alle Ansätze von Stabilität. Anfang dieser Woche drangen sie in Schulen ein, um unter den Eltern der Kinder Angst zu verbreiten. Unter der Ägide des CNLT, des Nationalen Tunesischen Freiheitsrates, sammelten sich dann aber einige der Führer von Linken und Religiösen, um der Gefahr der Gegenrevolution gemeinsam zu begegnen. Siham Benzedrin ist die Vorsitzende dieses Freiheitsrates. Für die Journalistin und Menschenrechtlerin gab es nur eine effiziente Gegenstrategie. Linke und Religiöse, die beiden Lager mussten ihre jeweiligen Ideologien hintanstellen. Sie mussten sich vor Ort in jedem Stadtviertel gemeinsam in die Widerstandsgruppen einbringen, die sich dort gerade organisierten. Ich glaube nicht, dass politische Parteien in der tunesischen Revolution überhaupt eine entscheidende Rolle spielen können. Diese Rolle kommt den Wächterkomitees der Bürger zu. Vielleicht ist es auch so, dass in Tunesien politische Parteien überhaupt keine Zukunft haben. Vielleicht stehen wir vor einem völlig neuen Schema, in dem überall Bürgerkomitees aktiv werden und auf friedliche Weise über die Revolution wachen. Dank der gemeinsamen Wächtergruppen gelang es, Plünderungen und Ausschreitungen zu verhindern und gegenüber der Ben Ali-treuen Polizei das Feld zu behaupten. Im selben Januar 2011 beobachtete ich, wie einige Straßenzüge hinter meinem Hotel Aktivisten eines solchen Viertelkomitees Parteimilizionäre von Ben Alis alter RCD festnahmen, die sie als Provokateure und Gewalttäter verdächtigten. Tunis, Oktober 2012. Die vier jungen Männer tragen Baseballkappen, in den Gürteln stecken Knüppel. Zwei von ihnen halten einen anderen jungen Mann fest, der sich verzweifelt wehrt. Die anderen beiden mit den Baseballkappen stehen als eine Art Wache an der Straßenecke. Eine Befragung scheint sich abzuspielen. Ihre Worte kann ich nicht hören. Schließlich wird der Festgenommene abgeführt. Gut zwei Jahre nach der Revolution treffe ich Siham Benzedrin in Tunis wieder. Die Partie Nava particulier. Ont une responsabilité entière par cette tentation d'utiliser des milices. Die Nahda ist für diese Zustände verantwortlich. Sie hat Milizen und Banditen rekrutiert und setzt sie gegen die Bevölkerung ein, vor allem gegen ihre politischen Gegner. Contre les populations, contre surtout leurs adversaires politiques. Bien sûr, quand on va sur la tête, on va trouver des gens qui sont plus ou moins politisés. An der Spitze stehen Leute, die ein bisschen politisiert sind, die politische Reden halten können. Weiter unten findet man Ganoven, Gewohnheitsverbrecher und Schwerkriminelle. Ich sitze wieder im Lokal des CNLT, des Nationalen Rats für die Freiheitsrechte in Tunesien. Wieder ist die Lage in Tunesien alarmierend. Wieder versucht die Vorsitzende des Rats, die Bedrohung abzuwehren. Doch genau die Kräfte, die Wächterkomitees, die vor zwei Jahren die Gegenrevolution abwehrten, sind es, von denen jetzt die Gefahr für das neue Tunesien ausgeht. Sie sind überall. An einem Tag gibt es Ärger in einer Moschee. Am nächsten Tag entfesseln sie einen Streit auf der Straße. An einem anderen Tag einen Protest vor einem Theater. Sie erscheinen urplötzlich in einer Bar, in einem Armenviertel. Du findest sie einfach überall. Yassine Bensardi, ein Aktivist des Freiheitsrates. Die Leute, die toujours Die Leute, die früher für Ben Ali gearbeitet haben, arbeiten jetzt für die Nahda. Die Spitzel, die bei der Ben Ali-Polizei früher Menschen als religiöse Extremisten angezeigt haben. Genauso ist das. Dieselben Spitzel, Monsieur. Ben Sarti ist erst vor wenigen Wochen zum Freiheitsrat gestoßen. Unter der Ben Ali-Diktatur saß er als Islamist im Gefängnis. Siham Ben Sedrin stellt mir ihren Neuzugang als einen produktiven Querkopf vor, als jemanden, der einen Lernprozess durchlebt, der den Wert der Freiheit schätzen gelernt hat. Einen, der seine religiösen Ideale nicht länger diskreditiert sehen will durch die Praktiken der Nahda und der Wächterkomitees. Wenn es in Tunesien so weitergeht wie bisher, dann gibt es einen Bürgerkrieg. Leute wie ich wollen das nicht. Wir haben jetzt ein Stückchen Freiheit gewonnen und wir wollen diese Freiheit behalten. Wenn es einen Bürgerkrieg gibt, dann ist es mit der Freiheit aus. Dann wird eine neue Diktatur kommen. Es gibt Kräfte, die uns in immer neue Streitereien hineintreiben wollen. Und sie wollen, dass am Ende ein neuer Ben Ali in Tunesien die Macht ergreift. Beim Gang durch Bab Suika, ein kleines Leuteviertel in der Altstadt von Tunis, gerate ich in den Oktobertagen 2012 in eine Veranstaltung der örtlichen Liga zum Schutz der Revolution. Auf einem von Marktständen gesäumten Platz sind Plastikstühle aufgereiht, von einer Bühne herab erschallen revolutionäre Hymnen. Die Liga hat zu einem öffentlichen Meeting eingeladen. Doch die Revolutionswächter, die ich hier auftreten sehe, wirken nicht mehr wie ein bunter Querschnitt. Auf dem Podium sitzen bärtige Männer und Frauen mit Kopftüchern. Ein eigener Ordnungsdienst bildet vor ihnen einen Schutzkordon. Ebenfalls bärtige mit orangefarbenen Westen und Baseballmützen. Die Hilfspolizei der Revolutionswächter steht auch neben den Stuhlreihen, sperrt die Straße rund um das Veranstaltungsgelände ab und regelt den Verkehr. Vom Podium herab richten die Redner ihre Angriffe immer wieder gegen zwei Feinde, das alte Regime und die Linken. Und je länger sie reden, desto mehr scheinen die zwei Feinde zu einem einzigen Feind zu verschmelzen, die antireligiösen Kräfte. Die Stimmung heizt sich auf. Von Zeit zu Zeit erheben sich im Publikum erregte Aktivisten und fordern: Schluss mit der Toleranz, lasst uns endlich kurzen Prozess machen mit all denjenigen, die gegen den Islam und die Traditionen sind, all jenen, die der Revolution ihren religiösen Charakter nehmen wollen. Die Ausgrenzungsstrategie hat sich als ein schwerer Irrtum erwiesen. Das zeigen die Revolutionen in Tunesien und in Ägypten. Ben Ali hat Extremismus und Gewalt dadurch nicht eingedämmt, sondern sie erst hervorgebracht. Rashid Ranushi räumt ein, dass seine Ennahda-Partei Kontakte zu Randgruppen des politischen Spektrums unterhält, zu durchaus fragwürdigen Elementen. Aber was, so fragt er, bringt es, wenn man ausgrenzt? Mubarak hat mit seiner Politik nur Terroristen produziert, wie Ayman al-Zawahiri, den ägyptischen Al-Qaida-Planungschef. Nach den ersten freien Wahlen, nachdem das Land sich politische Institutionen gegeben hat, anerkannt und legitim, kommt diesen Wächtergruppen der Revolution keinerlei Rolle mehr zu. Weder politisch noch als Sicherheitsorgane. Als Sicherheitsorgane deshalb nicht, weil die Polizei wieder ihren Platz eingenommen hat. Politisch nicht, weil es jetzt Parteien gibt, eine Nationalversammlung und so weiter. Also, für mich existieren diese revolutionären Kräfte in ihrer Form als organisierte Gruppen nicht. Sie sind nicht legal. Darüber hinaus haben sie auch keine politische Existenzberechtigung. Deshalb bin ich immer wieder höchst erstaunt zu erfahren, dass sich da Leute auf bestimmte Strukturen Strukturen berufen, die seit langem obsolet sind. Obsolete Strukturen? Keinerlei Rolle für illegale Gruppen? Im Palast von Karthago wirkt Staatschef Marzouki wie jemand, der in einer Parklandschaft vor einem überdimensionalen Schachspiel sitzt und erwägt, welche Figur er als Nächste in die Hand nehmen sollte. Und der Schachspieler Marzouki scheint nicht zu glauben, dass er am Zug ist. Nichts überstürzen, morgen ist auch noch ein Tag. Aber wenn es tatsächlich eine parallele Machtstruktur im Land gibt, gut organisierte Milizen, die wie Hilfspolizisten auftreten, warum werden sie nicht aufgelöst? Man kann keine Milizen auflösen, wenn sie nicht existieren. Was es gibt, sind vielleicht Anfänge, Versuche kleiner Gruppen, sich in dieser Weise zu organisieren. Aber dem werde ich mich entgegenstellen. In diesem Land gibt es keine Milizen. Es gibt sie nicht und wird sie nicht geben. Sobald in Tunesien auch nur der Anfang eines Milizenaufbaus zu verzeichnen ist, werde ich mich in meiner Eigenschaft als Präsident der Republik und Armeechef und Verantwortlicher für die Sicherheit des Landes mit allen Mitteln dem entgegenstellen. Im Augenblick kann ich das noch nicht tun, weil es Milizen, wie gesagt, nicht gibt. Vielleicht Anfänge? Versuche kleiner Gruppen? Versucht Marzouki nur Zeit zu gewinnen oder fürchtet er noch immer eine Rückkehr des alten Regimes und will die Wächtergruppen für diesen Fall als Gegenkraft in der Hinterhand behalten? Tataouine, eine tunesische Provinzstadt am 18. Oktober 2012. Bei einem Gerangel mit Revolutionswächtern wird ein Abgeordneter von Lida Tunes, einer neuen säkular orientierten Partei, getötet. Die, wie es immer wieder heißt, Vorfälle von Tataouine mobilisieren die linken und die säkularen Kräfte der Gesellschaft. Für viele ist es jetzt erwiesen, dass es gewaltbereite Banden sind, mit denen die Nachta zusammenarbeitet. Auf einem Treffen mit den Revolutionswächtern im Babswika-Viertel von Tunis sieht sich die Nachta genötigt, auf die Vorwürfe einzugehen. Es gibt viele Punkte, in denen ich mit den Revolutionswächtern übereinstimme, sagt mir nach der Veranstaltung Mehersia Labidi. Sie ist Abgeordnete der Nachta und Vizepräsidentin des tunesischen Parlaments. Aber ich habe sie ermahnt, dass sie das Gesetz respektieren müssen. Sie müssen im Einklang mit den Gesetzen handeln. Sie dürfen sich weder über die Regierung stellen, noch über die Richter, noch über die Polizei. Das ist nicht ihre Rolle. Ihre Rolle als Teil der Zivilgesellschaft ist es, uns Fragen zu stellen, meinetwegen uns zu kontrollieren, Druck auf uns auszuüben, wie das alle anderen Nichtregierungsorganisationen tun, aber im Rahmen der Legalität, mit friedlichen Mitteln, als Bürger. Aber sie dürfen sich nicht länger als eine Parallelbehörde aufspielen. Dann sind dem Machtmissbrauch alle Tore geöffnet. Sie müssen anfangen, die Legitimität der Institutionen zu respektieren. Es klingt so, als gehe die Nachta auf Distanz zu ihrer Hausmacht auf der Straße. Doch hat sie überhaupt noch die Kontrolle über die Organisationen? Hat sie genügend Einfluss, um die Gruppen zu bewegen, Recht und Gesetz, die staatlichen Institutionen anzuerkennen? Am 6. Februar 2013, wenige Wochen nach Mehersia Labidis Aufforderung zur Gewaltfreiheit, wird ein prominenter Linkspolitiker, Chokri Belaid, von einem Motorrad aus erschossen. Die Mörder fliehen unerkannt. Die Proteste nehmen jetzt die Form von Unruhen an. In drei tunesischen Städten werden die Parteilokale der Nachta angegriffen. Slogans gegen Nachta-Chef Ranouchi werden laut. Vor der tunesischen Botschaft in Paris sammelt sich eine wütende Menge von Auslandstunesiern und fordert, die Gruppen der Revolutionswächter endlich aufzulösen. Sie und die Nachta steckten mit den Mördern unter einer Decke. Doch Siham Bensedrine hat Zweifel. Gezielter Mord, das sei nicht der Stil der Nachta. Die Mehrheit der politischen Elite und der Zivilgesellschaft versteift sich auf die Ansicht, die Nachta dahinter zu vermuten. Aber das ist aus meiner Sicht zu simpel. Ich sage nicht, dass die Nachta-Leute Engel sind, aber sie gewinnen nichts durch diese Art Gewalt. Das ist eine Destabilisierung, von der sie nichts haben, denn sie sind ja an der Macht. Ein destabilisierter Staat, ein Staat, der es nicht schafft, die öffentliche Sicherheit zu garantieren, Der bringt auch keinen wirtschaftlichen Aufschwung zustande. Der schreckt die Investoren ebenso ab wie die Touristen und der gewinnt dadurch auch nicht die Bevölkerung. Also, die Leute an der Macht profitieren überhaupt nicht von der Gewalt. Das liegt doch auf der Hand. Wer aber steckt dann hinter der neuen Qualität der Gewalt? Siham Ben Sedrins Mitarbeiter Yassin Ben Sardi vermutet Katar und Saudi-Arabien als Anstifter. Ich sehe, wie Leute, die ich kenne, von heute auf morgen nach Katar oder Saudi-Arabien reisen. Wenn sie zurückkommen, haben sie Bärte und viel Geld. Sie fangen an, in den Moscheen zu predigen. Ich glaube, Saudi-Arabien und Katar wollen die Revolution nicht. Sie wollen keine Demokratie in Tunesien, weil sie auch keine Demokratien haben. Sie wollen, dass es in Tunesien Unruhen gibt, damit die Freiheit hier aufhört. Konservative arabische Monarchien schüren in Tunesien Gewalt, damit das Land sich ihnen anschließt und in den konservativ-sunnitischen Block einfügt. Eine These, die in Tunesien jeden Tag neue Anhänger gewinnt und die nicht unplausibel ist. Aus den Golfmonarchien fließt Geld an radikal-islamische Bewegungen auf der ganzen Welt. Wieso sollte Tunesien da eine Ausnahme sein? Präsident Marzouki weist das zurück. Nein, ganz sicher nicht. Was Saudi-Arabien betrifft, wir unterhalten praktisch keine ausgeprägten politischen Beziehungen. Es ist sicherlich ein arabisches Bruderland, aber die Saudis scheren sich absolut nicht um unsere inneren Angelegenheiten. Katar hingegen ist unternehmerisch orientiert. Man versucht dort eine eigene Außenpolitik aufzubauen. Die Kataris wollen in Tunesien investieren, weil es ein gutes Land zum Investieren ist. Aber ich kann Ihnen eines versichern, Katar mischt sich nicht in unsere politischen Entscheidungen ein. Doch kaum hat der Diplomat Marzouki gesprochen, kommt der Menschenrechtler Marzouki aus der Reserve und sagt klar, wo für ihn die Toleranzgrenze liegt. In der Politik hat jeder explizite und implizite Ziele. Die Frage ist, was man am Ende tut. Wir haben ein für alle Mal erklärt, es kommt nicht in Frage, das Wort Scharia in die Verfassung hineinzuschreiben. Es wird in der tunesischen Verfassung nicht auftauchen. Eine Vorgabe, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt und die den Religiösen den Weg abschneidet. Wie geht Islamistenchef Ranushi damit um? Der Nachda-Chef hat eine Gegenstrategie. Er setzt auf Deeskalation. Er akzeptiert. Er geht auf das Projekt der Linken und Säkularen ein, beschreibt es als sein eigenes Projekt, macht sich zum Bannerträger der Demokratie. Gleichzeitig nutzt er die neuen Freiräume der Demokratie, um einer Islamisierung das Wort zu reden. In Statements, die er über Internet verbreitet, bezeichnet er die Scharia immer wieder als unabdingbar für die Verfassung eines islamischen Landes. Etwa in einer Freitagspredigt zum 2. November 2012. Aber eines islamischen Landes, sagt er und spart bewusst das Wort Tunesien aus. Gehört der Bezug auf die Scharia nun in die tunesische Verfassung hinein oder nicht, will ich vom Islamistenchef Ranushi wissen. Nicht unbedingt, sagt er. Genauer gesagt eigentlich nicht. Und zwar deshalb nicht, weil die Scharia bereits in der bestehenden Verfassung von 1959 enthalten sei. Also in derjenigen des Landes, in dem Religion Privatsache war, des strengen säkularen Staates, den der Langzeitdiktator Bourguiba geformt hat? Nun korrigiert mich Ranushi. Nein, Tunesien war niemals ein weltlicher Staat. Sehen wir uns die alte tunesische Verfassung an, dann finden wir dort nicht vermerkt, dass unser System ein säkulares, sondern dass Tunesien ein muslimisches Land ist. Viele unserer Gesetze beziehen sich auf den Islam, sind von ihm beeinflusst, aus ihm heraus interpretiert. Es geht nicht darum, einen Gesetzesapparat durch einen anderen zu ersetzen. Das tunesische Problem ist, dass sich die Verantwortlichen innerhalb des bestehenden Rahmens nicht an die Gesetze gehalten haben. Unser eigentliches Problem ist die Abwesenheit von Demokratie. Wir wollen zuallererst ein demokratisches System etablieren, das der Bevölkerung dient. Also nicht einmal die Scharia nur im Familienrecht, wie es in vielen arabischen Staaten der Region seit langem Usus ist, etwa in Ägypten, Algerien, Marokko? Nein, das Familienrecht zu ändern steht nicht auf unserer Agenda. Uns ist die Konzentration der Macht ein Dorn im Auge, die Rolle des Präsidenten. Ich bin durchaus dafür, dass wir unsere Verfassung erneuern. Aber nicht, weil sie nicht islamisch genug wäre, sondern weil sie nicht demokratisch genug ist. Sie ist auf eine Person, den Präsidenten, zugeschnitten, der alles kontrolliert, bei dem alle Gewalten zusammenlaufen, Legislative, Exekutive, Judikative. Wir setzen uns hingegen für eine Gewaltenteilung ein. Der Präsident sollte lediglich ein Symbol des Staates sein. Die Macht sollte so weit aufgefächert werden, wie nur irgend möglich, bis weit in die Regionen hinein. Wir wollen ein parlamentarisches System, kein Präsidialsystem, wie das, unter dem Tunesien jetzt schon mehr als 50 Jahre leidet. Eine, so meinen Kritiker, höchst gewiefte Argumentation. Der Präsident, also im Augenblick Marzouki, könnte nämlich das Gegengewicht zu einer islamistisch dominierten Regierung sein. Und wenn der Staatschef, wie im Augenblick noch der Fall, mit weitgehenden exekutiven Vollmachten ausgestattet ist, könnte er der Islamisierung des Landes wirkungsvoll entgegensteuern. Hat man aber einen schwachen Präsidenten, kann man die Politik machen, die man will, und später das umsetzen, was man im Augenblick noch aufschiebt. In der Pariser Tageszeitung Le Monde analysierte der Literaturprofessor Abdelwahab Medeb die Beiträge der Nahda zur Verfassungsdiskussion. Tunesien verpflichtet sich im neuen Verfassungsentwurf zwar auf die Menschenrechte, doch, so moniert Medeb, die Menschenrechte sollen darin nur gelten, im Rahmen der unwandelbaren Prinzipien des Islam und im Einklang mit den kulturellen Besonderheiten des tunesischen Volkes. Solche Doppeldeutigkeiten sind dazu bestimmt, den Weg für die Scharia freizumachen. Und zwar mithilfe eines Textes, der das Wort Scharia nicht erwähnt. Wir haben es hier mit der Strategie der Partei Nahda zu tun. Konfrontiert mit dem Protest der Demokraten, erweckt sie den Eindruck, nachzugeben, um am Ende doch nicht nachzugeben. Wenn das die Strategie der Nahda wäre, wäre Gewalt das Letzte, was Ranushi und seine Partei in dieser Situation gebrauchen können. Ginge alles ruhig weiter, dann können sie es mit Geduld und mit Beharrlichkeit erreichen, Tunesien durch unmerkliche, graduelle Veränderungen Schritt für Schritt zu einem islamischen System zu machen. Sollten sich hingegen Gewalt und Chaos ausbreiten, drohte dieser Strategie Gefahr. Rufe nach einem starken Mann könnten laut werden, nach der Armee als Hüter des säkularen Erbes. Der Westen könnte intervenieren, direkt oder indirekt. Im Zentrum von Tunis erreicht mich ein Anruf von Yassin Bensarti. Der Aktivist des Nationalen Tunesischen Freiheitsrates erkundigt sich, ob ich gerade an der Avenue Bourguiba, der Hauptstraße von Tunis, sei. Könnten wir uns irgendwo hier treffen? Als wir in einem Straßencafé zusammensitzen, macht mir Bensarti zuallererst ein überraschendes Geständnis. Ich bin ein Salafist, aber ich bin unabhängig. Viele seiner Freunde, sagt er, seien ebenfalls Salafisten, Leute, die zurzeit als terrorverdächtig im Gefängnis sitzen. Im harten Kern des politischen Islam wolle man nichts von Ranushis weichgespülten Islamisten wissen. Was Ranushi macht, ist für uns unerträglich. Zuerst sagt er, wir brauchen die Scharia. Und jetzt sagt er, es wird sie nicht in der Verfassung geben. So sieht das Mosaik der Ranushi-Reden aus. Erst ködert er die Leute mit der Scharia, dann soll es wieder keine geben. Wieso macht er diese Spiele? Wieso verspricht er uns die Scharia? Ich mustere Yassin Bensarti eingehend. Er sieht wirklich nicht so aus, wie man sich normalerweise einen Salafisten vorstellt. Glatt rasiert, leicht untersetzt, riecht nach Rasierwasser, trägt ein schickes blaues Oberhemd und ein Jackett mit Fischgrätenmuster. Er lächelt, als habe er meine Gedanken erraten. Der Nahda gehe es lediglich um Äußerlichkeiten, sagt er. Kopftücher, Bärte, Pluderhosen. Dafür setzten sie ihre Wächterkomitees ein. Kinos mit freizügigen Filmen schließen, Künstler, Schauspieler, Journalisten einschüchtern, hier und da ein bisschen Tugendwächter spielen. Frauen im Körperschleier. Damit ist es für Ranushis Nahda gut. Den Nahda-Leuten ist es doch völlig egal, ob Tunesien sich wirklich befreit. Sie wollen nicht, dass wir wirklich ein hartes, starkes Land werden, das es mit Israel aufnehmen kann. Sie wollen, dass alle arabischen Staaten den Bach hinuntergehen. Aber uns echten Salafisten geht es nicht um solche Banalitäten wie die Frage, ob ein Muslim Musik hören darf oder nicht. Wir interessieren uns nicht dafür, was Frauen dürfen und was sie nicht dürfen. Heute gibt es sowieso totale Freiheit. Die Frauen trinken und machen sowieso alles, was sie wollen. Mit solchen Sachen halten wir uns nicht auf. Das ist für uns nicht das Problem. Auch die Gewaltexzesse der Nachta-Sympathisanten hält Bensardi für eher zufällig, ungeplant und eigentlich völlig ungefährlich. Uns echten Salafisten geht es darum, für die entscheidenden Ziele zu arbeiten und gegen das zu kämpfen, was uns wirklich wehtut. Und dann schlägt mir Bensardi etwas vor. Wenn wir eine Partnerschaft eingehen, wenn wir gemeinsam für die richtige Sache arbeiten würden, dann können wir sehr viel erreichen. Bensardi bittet mich, das Mikrofon abzuschalten und enthüllt mir ein Projekt. Ein Projekt, bei dem ich zu meinem Erstaunen eine wichtige Rolle spielen soll. Ein deutscher Journalist, einer, der für den staatlichen Rundfunk arbeitet, der also das Ohr von Politik und Wirtschaft hätte, offenbar sieht er in so jemandem so etwas wie einen Geheimagenten im Spezialauftrag der deutschen Kanzlerin. Wäre es nicht möglich, fragt er, einen Kontakt zwischen den harten Salafisten herzustellen, also denen, die in Tunis im Gefängnis sitzen, und zwischen jenen deutschen Politikern, die ebenfalls gegen die Juden, gegen die Amerikaner und den Westen seien, den echten deutschen Patrioten, die noch an Hitler glaubten. Gemeinsam könnte man Aktionen vorbereiten. Ein solches deutsch-tunesisches Netzwerk könnte nach außen hin von einem eingeführten tunesischen Politiker vertreten werden. Jemandem von ganz oben, der als revolutionär bekannt und über alle Zweifel erhaben sei. Ich stutze. Was heißt ganz oben? Wer sollte dieser jemand sein? Abderrauf Eyadi, sagt Bensardi. Ich glaube nicht recht gehört zu haben. Eyadi, Staatspräsident Marzukis ehemalige Nummer 2, der Vizepräsident des Kongress für eine Republik? Genau der, bestätigt Bensardi. Nur, dass er nicht mehr Marzukis Stellvertreter sei. Bensardi telefoniert. Wir setzen uns in ein Taxi. Unterwegs erinnere ich mich an den langjährigen Vizepräsidenten des Kongress für eine Republik, den ich seit 2001 immer mal wieder getroffen hatte. Wie sein Chef Marzuki, sozialdemokratisch ausgerichtet. Ein linker Anwalt, eigentlich noch linker als die Sozialdemokraten, antikapitalistisch, fundamental oppositionell. Während der Exilzeit war er Marzukis Statthalter und Sprecher in Tunis. Immer wieder wurde er für seine ungeschminkte Kritik am damaligen Präsidenten inhaftiert. Und wenn er mal wieder auf freiem Fuß war, pflegte er Folteropfer und politische Gefangene zu verteidigen. Kurz darauf stehen wir in einer opulenten Villa, der Zentrale einer frisch gegründeten Partei namens Al-Wafa. Bensardi ist dort nicht nur bekannt, er hat auch überall Zugang. Er zieht, ohne anzuklopfen, die Tür zu Eyadis Büro auf. Marzukis ehemaliger Parteivize sitzt am Schreibtisch. Marzuki, Marzuki ist immer noch der Schriftsteller, der ewige Menschenrechtler. Er gibt keinen Politiker ab, er macht keine Politik. Abderrauf Eyadi hat sich seit unserer letzten Begegnung stark verändert. Er wirkt erschöpft, unkonzentriert, scheint immer wieder Mühe zu haben, nicht den Faden zu verlieren. Was trennt ihn ideologisch von seinem ehemaligen Weggefährten? Marzukis Modernismus, sagt er. Seine ungebrochen säkulare Orientierung. Solche Modernisten sind aus unserer Sicht das Werk der Ex-Kolonialherren. Die Kolonisatoren haben Geschöpfe nach ihrem Ebenbild geschaffen. Die Modernisten sind ihrer eigenen Kultur entfremdet. Sie sind der Platzhalter einer ausländischen Kultur. Sie sind manipuliert. Dann kommt er auf Deutschland zu sprechen. Ein Land, das aus seiner Sicht unterdrückt, gedemütigt und fremdbestimmt wird. Genauso wie die arabischen Länder. Hitler hat nichts anderes versucht, als Deutschland zu einer Großmacht aufzubauen. Aber bekanntlich ist es ja immer der Sieger, der die Geschichte schreibt. Die Version, die es zurzeit von der Geschichte gibt, ist eine amerikanische und zionistische. Sagen wir lieber eine Version der Juden. Das ist ein sehr aggressives, kriegerisches Volk. Sie betrachten sich als auserwähltes Volk Gottes. Sie sprechen von einem Bündnis mit Gott. Ob das stimmt, was Sie behaupten, die Gasöfen und Krematorien, ich habe meine Zweifel. Beim Irakkrieg hat man Saddam angebliche Verbrechen unterstellt, die nicht der Wahrheit entsprachen. Solche Manipulationen sind eine Realität. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe. Nach dem Gespräch gehe ich zu Siham Ben Sedrin, der Vorsitzenden des Nationalen Tunesischen Freiheitsrates, und spiele ihr das Interview mit Abderrauf Eyadi vor. Weiß sie von dessen Wandlung und von der Mutation, die mit ihrem Mitarbeiter Yassin Ben Sarti vorgegangen ist? Honnêtement, je suis assez inquiet par rapport à ça parce que tant qu'ils sont marginalisés de par leur impact dans la société politique. Ich bin sehr beunruhigt, das zu hören. Rechtsextreme als marginale Erscheinungen in der Gesellschaft gibt es überall. Aber in diesem Fall versuchen sie, Verbindungen zu eingeführten und glaubwürdigen politischen Parteien und Persönlichkeiten aufzubauen. Leute, die ursprünglich links waren, wandern plötzlich an den äußersten rechten Rand. Eine höchst gefährliche Entwicklung. Hinter diesem auf den ersten Blick unerklärlichen Phänomen glaubt Siham Ben Sedrin, eine ihr wohlbekannte Handschrift zu entdecken. Wer verwechselt Journalismus mit Agententätigkeit? Wer ist so naiv und gleichzeitig so schlau? In Allemagne, vous avez vécu ça. La Stasi, elle s'occupe pas que de sécurité. Sie haben das ähnlich in Ostdeutschland erlebt. Auch dort hatte die Stasi alle Bereiche des Lebens durchsetzt. Unsere politische Polizei war nach dem gleichen Muster gestrickt. In dem Maß, wie der tunesische Staat sich auflöst, tritt die politische Polizei jetzt wieder auf den Plan. Und sie versucht, unsere Parteien zu übernehmen und sich Persönlichkeiten zu bemächtigen, wie Abderrauf Eyadi, Politiker, die als langjährige Widerständler über Ansehen und Glaubwürdigkeit verfügen. Man legt ihnen eine Argumentation in den Mund wie: Wir haben einen Feind, das sind die Juden. Morgen sind es vielleicht die Schwarzen, dann die Schiiten. Wenn man mit dieser rassistischen Logik einmal anfängt, wenn man auf diese Art von Hass setzt, dann hat man schon die Pforten einer demokratischen Entwicklung zugeschlagen. Und das ist gefährlich, sehr gefährlich für die Zukunft unseres Landes. Feindbilder polarisieren die Gesellschaft. Hass führt zu Gewalt. Gewalt und Chaos erzeugen wiederum den Ruf nach Rettung. Ist es ein Zufall, fragt Siham Ben Sedrin, dass im gegenwärtigen Klima sich eine vermeintliche Alternative anbietet? Die Partei Nida Tunes, ehemalige Funktionäre des Ben Ali-Regimes. Ich erkenne ihren Fußabdruck, die Methoden des Ben Ali-Apparates. Und es sind bewährte Methoden, die schon in Algerien funktioniert haben. Nur um an der Macht zu bleiben, hat das Regime dort ohne jeden Skrupel das ganze Land in Blut getaucht. Die tunesische Gesellschaft war niemals gewaltbereit. Aber ich habe Angst, dass die Verlierer der Revolution uns jetzt nach diesem Muster in die Gewalt hineintreiben. Pyromanen verkleiden sich als Feuerwehrmänner. Diejenigen, die das Feuer löschen, haben es vorher selbst gelegt. Die Schachspieler von Tunis, der Islamist, der Präsident und die Zukunft der Arabellion. Ein Feature von Mark Turner. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013. Es sprachen Axel Wandke, Roland Görschen, Wolf Anjol, Ernst August Scheppmann, Jonas Beck, Bruno Winzen, Claudia Mischke und Susanne Petzold. Ton und Technik Christoph Bette. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Karin Beindorf.